alle Symbole auf Gegenstände jeder Art. Begrüße Freunde voller Freude, wie gute alte Bekannte, auf deren Besuch man sich freut. Der Crew in den Medaillen, auf dem Messen in Harbecks Café. Alle rauchen viel, Selbstbewusstsein erübrigt sich. Noch mehr Kaffee, Fernsehen, Zigaretten. Alle rauchen viel, Selbstbewusstsein erübrigt sich. In Gogging Haus der Künstler.